Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Was meinst du, Thomas? Waren die Ausdrücke der letzten Lektion hilfreich für zukünftige Unterhaltungen mit Chinesen? Aber selbstverständlich. Vielleicht wiederholen wir sie deshalb noch einmal kurz. Gut, machen wir. 你学什么专业? Was studierst du im Hauptfach? 你学什么专业? 我们的课很有意思。 Unsere Vorlesungen sind sehr interessant. 我们的课很有意思。 我们学校老师的水平都很高。 Unsere Dozenten sind alle sehr qualifiziert. 我们学校老师的水平都很高。 可以补考吗? Kann man das Examen wiederholen? 可以补考吗? Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 你学什么专业? 我学经济。 你喜欢你的专业吗? 喜欢, 我们的课很有意思。 我们学校老师的水平都很高。 是吗? 那他们对学生要求严格吗? 他们都很严格。 有两个人不及格。 真倒霉, 可以补考吗? 可以补考。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 哪儿有网吧? 你有自己的博客吗? 你的邮箱地址是什么? 我忘记密码了。 哪儿有网吧? 你有自己的博客吗? 你的邮箱地址是什么? 我忘记密码了。 Nicht jeder hat einen eigenen Computer, aber kein Problem, es gibt ja auch Internetcafés. Richtig, es gibt sie heute an fast jeder Ecke. Auf Chinesisch heißt das Wangba. Wangba. Wang heißt Internet. Wang. Ba weist auf einen Platz hin, zum Beispiel ein Café oder eine Bar. Ba. Wang Ba. Wang Ba. Internet Café. Wenn man auf der Suche nach einem Internet Café ist, kann man wie folgt danach fragen: 哪儿有网吧? Wo gibt es ein Internet Café? 哪儿有网吧? 哪儿有 heißt wörtlich wo haben. 哪儿有? 网吧, Internet Café. 网吧. 哪儿有网吧? 哪儿有网吧? Wo gibt es ein Internet Café? 哪儿有网吧? 我们学校东南角就有一个. Ich habe etwas im Internet gesucht und dabei einen tollen Blog gefunden. Dabei geht es einzig um das Chinesisch lernen. Sehr passend. Und Blogs sind seit einiger Zeit wirklich sehr populär. Auf Chinesisch heißen sie 博客. 博客. Das ist einfach. Hast du auch einen Blog, Xiaolan? Nein, aber vielleicht in einer Woche. Du kannst mich dann danach fragen, nämlich folgendermaßen. 你有自己的博客吗? 你有自己的博客吗? 自己, eigenen, 自己, und 博客 heißt Blog. 博客. 你有自己的博客吗? 你有自己的博客吗? Hast du deinen eigenen Blog? 你有自己的博客吗? 当然了,我的博客点击率还挺高的. Und wie frage ich nun auf Chinesisch nach der E-Mail-Adresse? Zum Beispiel so, 你的邮箱地址是什么? 你的邮箱地址是什么? 你的 deine. 你的 邮箱 heißt Briefkasten. 邮箱 地址 Adresse. 地址 是什么 heißt wörtlich ist was. 是什么 你的邮箱地址是什么 你的邮箱地址是什么 ？Wie lautet deine E-Mail-Adresse？ 你的邮箱地址是什么 ？Chinese@crifm.com。 Oh nein, ich fürchte, ich habe mein Passwort vergessen. Das ist etwas umständlich. Das kannst du sagen. 我忘记密码了。 我忘记密码了。 忘记。Vergessen. 密码 bedeutet Passwort. Und die Partikel le weist auf den Abschluss einer Handlung hin. Le. 我忘记密码了。 我忘记密码了。Ich habe mein Passwort vergessen. 哎呀，我忘记密码了。 没关系，再试一次。 Bevor wir uns noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion anhören, noch kurz eine Wiederholung der heutigen Sätze. Beginnen wir mit Nar Yo Wang Ba. Wo gibt es ein Internetcafé? Nar Yo Wang Ba. 你有自己的博客吗? Hast du deinen eigenen Blog? 你有自己的博客吗? 你的邮箱地址是什么? Wie lautet deine E-Mail Adresse? 你的邮箱地址是什么? Wenn man sein Passwort vergessen hat, kann man sagen, 我忘记密码了。 我忘记密码了。Ich habe mein Passwort vergessen. Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 哪儿有网吧？ 我们学校东南角就有一个。 你有自己的博客吗？ 当然了，我的博客点击率还挺高的。 你的邮箱地址是什么 ？Chinese@crifm.com。 哎呀，我忘记密码了。 没关系，再试一次。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Das Internet wird in China mehr und mehr bedeutender.Vor allem für die junge Generation. Diese nutzt es für verschiedene Dinge, zum Beispiel um Informationen zu erhalten, E-Mails zu versenden, online zu lesen oder mit Freunden aus allen Teilen der Welt Kontakt aufzunehmen. Einige gehen ins Internetcafé, während die anderen von zu Hause aus oder vom Büro bzw. von der Hochschule aus das Internet besuchen.Gegenwärtig hat die chinesische Regierung strenge Vorgaben für das Betreiben von Internetcafés vorgegeben. So müssen beispielsweise Besucher den Ausweis vorzeigen, damit sichergestellt werden, dass sich nur Erwachsene in den Internetcafés aufhalten. Gleichzeitig gibt es aber auch spezielle Internetcafés für Minderjährige. Dabei unterliegt dem Administrator die Aufsicht über die Kinder. Und damit sind wir bereits wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, wie lautet deine E-Mail-Adresse auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!